Kundgabe 1831. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.02.1941. Zusammenschluss mit Gott. Ein heiligmäßiges Verlangen ist es, mit dem göttlichen Herrn und Heiland vereinigt zu sein. Es ist wahrlich nichts, was dem gleichkommt. Es gibt keinen beseligenderen Glückszustand als die Vereinigung mit ihm. Und es soll diese Vereinigung daher auch der Inbegriff jeden Verlangens sein. Was der Erde angehört, soll freudig dahingegeben und das Seligste dafür eingetauscht werden. Alles Leid der Erde soll der Mensch willig auf sich nehmen und immer nur des süßesten Lohnes gedenken, des Zusammenschlusses mit Gott, der alles Leid und alle Qualen aufwiegt, der alle Not und dies irdische Trübsal beendet. Es ist dieser Zusammenschluss etwas so unvorstellbar Beglückendes, dass alles Schwere zuvor klein dagegen erscheint und, wüsste der Mensch davon, er noch viel mehr Leid geduldig auf sich nehmen würde, um nur dieser himmlischen Gnade gewürdigt zu werden. Und doch soll es jedes Menschen Bestreben sein, auch ohne dieses Wissen den Zusammenschluss mit Gott herbeizuführen. Die Liebe zu ihm und zu seinem Nächsten soll ihn in jenen Zustand versetzen, der Vorbedingung ist für das höchste Glück. Denn er gestaltet sich dann gleichfalls zur Liebe und er muss unweigerlich dann der ewigen Liebe näher kommen. Es muss sich das Wesenhafte in ihm mit der Urkraft verschmelzen und also muss er wieder sein, wo er ehedem war, in Gott. Eine Vereinigung mit der höchsten Wesenheit muss ihm nun auch alles eintragen, was göttlicher Anteil ist, Licht und Kraft. Und dies bedeutet ewige Herrlichkeit, Glück und Frieden. Denn im Licht zu stehen heißt, um alles zu wissen, der Finsternis entronnen zu sein und fortan erlösend tätig sein zu dürfen zur eigenen Beglückung. Und teilnehmen zu dürfen an göttlicher Kraft heißt, gestalten und erschaffen zu können, gleich ihm, geben und austeilen zu können, zu handeln und zu denken im göttlichen Willen und also ein Leben zu führen, das allen Wünschen entspricht. Denn der Zusammenschluss mit Gott ist das Endziel eines jeden Wesens. Und es können die Menschen diesen beglückenden Zustand schon auf Erden erreichen, so sie sich zur Liebe gestalten. Sie können diese unfassbare Gnade noch zur Zeit ihres Erdenwandels in Empfang nehmen, durch das Vernehmen des tönenden Wortes im Herzen. Den göttlichen Willen auf Erden sich ständig zur Richtschnur zu machen und immer nur bestrebt sein, ihm näher zu kommen, lässt das Herz zur Liebe werden. Der liebende Mensch aber kann nicht anders als Liebe geben. Also gibt auch Gott ihm, und zwar sich selbst, im Wort. Und so das Erdenkind die göttliche Stimme im Herzen tönend zu vernehmen vermag, hat der Zusammenschluss mit Gott stattgefunden und kann ewig nicht mehr gestört werden. Denn was Gott erfasst hat mit seiner Liebe, lässt er ewig nicht mehr von sich. Und darum kann der Mensch nun nicht anders, als sich mit seinem Leben einzusetzen für seinen göttlichen Herrn und Heiland, für seinen Namen und seine Lehre. Er wird ihn bekennen vor aller Welt und dieser ein Zeugnis ablegen von göttlicher Kraft. Denn diese strömt so offensichtlich auf einen solchen Menschen über, dass er der Welt beweisen kann die Kraft und Stärke des rechten Glaubens, den er nun vertritt den Menschen gegenüber, die ihm nach dem Leben trachten. Denn er fürchtet nicht den Leibestod, hat er doch das ewige Leben gefunden durch die Vereinigung mit dem Herrn. Amen.